WDR 5. Neugier genügt. So kompliziert hatte ich es mir nicht vorgestellt, nach Egg zu gelangen. In einem Tag war es von Deutschland aus trotz Direktflug nach Glasgow am frühen Morgen nicht zu schaffen. War Egg wirklich so weit weg? Als kleiner Nachbar der bekannten Isle of Skye bildet Egg zusammen mit einer Handvoll anderer kleiner Inseln die Gruppe der Small Isles als Teil der Hebriden im Nordwesten Schottlands. Einige tragen wirklich kuriose Namen wie Muck, was Dreck heißt, oder Rum, wie das Destillat, oder Canner. Und Egg, das klingt wie Ei auf Englisch. Auch wenn die kleine Insel vulkanischen Ursprungs sich nicht eiförmig, sondern langgestreckt im Atlantik präsentierte, hatten die Bewohner doch so etwas wie das Ei des Kolumbus auf ihr gefunden. Um dorthin zu gelangen, besteige ich zunächst die rote Bahn der Scottish Rail. Ja, wir rollen jetzt aufs Land. Dem Ende der Welt, so wie wir es kennen, zu. Dann ist am Ende die Insel Egg, der 1997, wie es damals durch die internationale Presse ging, die Volksrepublik Egg ausgerufen worden. Wie es der Volksrepublik Egg jetzt geht, nach 15 Jahren. Nach einer spektakulären Eisenbahnfahrt von 6 Stunden quer durch die menschenleeren Highlands, die zu Recht als einer der schönsten Eisenbahnstrecken der Welt beschrieben wird, lande ich im malerischen Fischerort Malek. Auf der Überfahrt nach Egg, die knapp 2 Stunden dauert, lerne ich am nächsten Morgen ein Paar aus Manchester kennen. It's your first time to Egg. Sind Sie das erste Mal auf Egg? Yes, it's first time we've ever been to Egg. Ja, eine alte Freundin von uns lebt hier und betreibt mit ihrem Mann einen kleinen Ökohof. So she runs a small organic croft, she and her husband. Die Insel hat ja einen ganz bestimmten Ruf. Free Republic of Egg. Die freie Volksrepublik Egg. Yes, yes. That's rather nice. I like the idea that they're trying to be self-sufficient community. Mir gefällt die Idee einer autonomen Gemeinschaft. Sie versuchen ja, unabhängig zu sein, auch vom Strom. Sie haben ihr eigenes Stromnetz. Bin sehr gespannt, was Sie hier am Ende der Welt so alles geschafft haben. Schon von Weitem kann man den Ansgar, den höchsten Berg der Insel, erkennen. Zu seinen Füßen kauern sich zahlreiche helle Häuser, die sich auf der Seite, die dem Festland gegenüberliegt, bis an den halbkreisförmigen Strand in der Nähe des Piers gepirscht haben. Das Meer ist an diesem sonnigen Morgen ein tiefes Blau, genau wie der Himmel. Es wird das letzte Mal bis zu meiner Abreise in 4 Tagen sein, dass es nicht stürmt und regnet. Am Pier selbst ist der einzige Laden der Insel zu finden, genau wie ein kleiner Souvenirshop mit selbstgemaltem und gestricktem und ein Café, das das schottische Nationalgericht Haggis, Schafsmagen, im trendigen Panini serviert. Fast die Hälfte der knapp 100 Einwohner scheint sich eingefunden zu haben. Später erfahre ich, dass die Ankunft der Fähre einmal am Tag für fast jeden Insulaner das Highlight des Tages darstellt und man sich gern dazugesellt. Freunde verabschieden, Rückkehrer umarmen, Neuankömmlinge neugierig begutachten, Neuigkeiten erfahren und weitergeben und vor allen Dingen Bestelltes von der Fähre laden und verteilen. Dazu wird eine Menschenkette gebildet und an mir vorbei werden Säcke mit Zwiebeln, Tierfutter und einige Babys an Land getragen. Nun gut, letztere fallen nicht unter Bestelltes, sondern unter höchst willkommene Neuzugänge auf der Insel, da sie im Krankenhaus auf dem Festland zur Welt kommen und dann stolz auf die Insel getragen werden. Egg ist zwar klein, aber mit über 10 Kilometern Länge und 4 Kilometern Breite, Hügeln und Tälern nicht unbedingt leicht zu durchqueren. bei Wind und Regen schon gar nicht. Autos dürfen nur die Bewohner fahren. Und es gibt nur sehr wenige auf der Insel. Charlie fährt mich in seinem grünen Taxi zu meinen Gesprächspartnern. Er stammt ursprünglich vom schottischen Festland. Auf Egg wurde er zum Philosophen. It's a fantastic place. Well, see, for me, it's like a little bubble outside of reality. Es ist ein fantastischer Ort. Für mich ist Egg wie eine Blase außerhalb der Realität. Auf dem Festland hat man allen möglichen Stress. Hier merkt man sehr schnell, dieser Stress lohnt nicht. Man merkt, worauf es wirklich ankommt im Leben. Man muss das Leben genießen, das ist alles. Man muss Prioritäten setzen und schauen, was wirklich wichtig ist. Ja, es ist hier wie eine Blase außerhalb der Realität. So, yeah. It's like a little bubble outside of reality, yeah. Charlie sieht aus wie ein Bilderbuchschotte ohne Kilt. Mit rotem Bart und Bommelmütze. Er ist schätzungsweise Mitte 40. Seit 2 Jahren lebt er auf Egg und hat, wie fast alle Bewohner der Insel, mindestens einen Job und noch etliche ehrenamtliche Aufgaben. I've always worked and I always believe that if you give, you know, then you'll get back sort of thing, you know. Ich war schon immer der Meinung, dass man zurückbekommt, was man gibt. Immer nur zu fordern und nichts selbst einzubringen, halte ich für eine schlechte Idee. Nur wenn man selbst etwas anpackt, passiert auch etwas. Ich bin zum Beispiel bei der Feuerwehr. Andere bringen sich woanders ein. Jeder hier hat seine kleine Nische, wo er Verantwortung übernimmt. Wenn jemand in Schwierigkeiten ist oder etwas nicht mehr schafft, helfen ihm alle. Hier herrscht ein guter Gemeinschaftsgeist. Ein guter Vibe, das ist wichtig. Und man weiß hier zu feiern. Egg genießt einen ziemlichen Ruf dafür. Ob Egg deswegen den Ruf hat, die Partymeile der Hebriden zu sein, auch ohne einen einzigen Pub oder einen Club? Überall, so wird mir immer wieder begeistert erzählt, werden spontane Partys gefeiert. Jeden Samstagnachmittag zum Beispiel trifft sich die halbe Insel gegen 4 Uhr nachmittags am Pier. Und manche finden erst am Sonntagmorgen nach Hause. So wie Eric, ein fröhlicher Rentner, der mir bei lustigem Nieselregen, den niemand zu stören scheint, mit einem Glas in der Hand entgegenkommt. Was ist an Egg so besonders? Calvados, ja. Yeah. No, it's, I've been here 16 years. Ist es der Calvados? Nein. Ich bin aus Glasgow hierher gezogen, vor 16 Jahren. Wenn man hier, glaube ich, länger als 5 Jahre lebt, kann man nirgendwo sonst mehr leben. Hier gibt es kein Verbrechen, jeder lässt das Haus offen. Das Leben hier ist sicher. Die Häuser sind über die ganze Insel verteilt. Manche sind moderne Fertighäuser, wie aus dem Katalog bestellt. Und andere wiederum sind uralte Cottages, die ihre Bewohner mühsam restauriert haben. Alles, was man auf Egg zum Bauen und Renovieren benutzt, muss mit dem Boot angeliefert werden. Egg hat nicht nur den steilen, fast 300 Meter hohen Anscar. Über die ganze Insel ziehen sich Hügel und tiefe, grüne Täler, auf denen Kühe und Schafe weiden. Und natürlich gibt es rundherum traumhafte Strände mit geheimnisvollen Höhlen. In einer von ihnen haben sich vor 300 Jahren in einem erbitterten Kampf die beiden Clans, die Egg damals bewohnten, die MacLeods und die MacDonalds, auf grausamste Art komplett ausgerottet. Die neuere Geschichte Eggs ist weniger blutrünstig, aber spannend ist sie auch. Das Cottage, zu dem Charlie mich bringt, sieht ein bisschen verwunschen aus und man kann es nicht von der einzigen Straße der Insel aus sehen. Hier wohnt die ungekrönte Herrscherin Eggs, Maggie Fife, die die Rebellion der Insulaner einst organisierte. Zeitungen beschreiben sie als grauhaarige Hippiefrau und ja, sie ähnelt einer in die Jahre gekommenen Janis Joplin, inklusive des meckernden Lachens. Maggie sitzt an ihrem alten Küchentisch und dreht sich eine Zigarette, als ich anklopfe. Maggie war 1976 mit Mann und kleinem Kind vom Festland aus auf die Insel gekommen. Der Eigentümer der Insel, der Laird, wie er hier genannt wird, hatte überall in Großbritannien inseriert, um junge Menschen auf die Insel zu locken, die sich auf Egg selbst verwirklichen könnten. Zu schön, um wahr zu sein. merkten die Neuankömmlinge bald. There was a huge turnover of people during those sort of first years. In den ersten Jahren war die Fluktuation unter denen, die kamen, unglaublich. Wir merkten schnell, dass man mit dem Laird nicht auskommen konnte. Er mischte sich in alles ein und ließ einen spüren, dass man von ihm abhängig war. Man musste für ihn schuften. Und ohne diese Arbeit für ihn gab es kein Haus, keine Unterkunft. Die meisten von uns lebten daher mit ihren Familien über Jahre hinweg in Wohnwagen. Schließlich geriet er durch seine Scheidung in Geldschwierigkeiten und die Insel kam auf den Markt. Da hatten wir schon den Ag Trust gegründet, eine Stiftung der Einwohner. Wir wollten unsere Rechte schützen und machten uns mithilfe dieser Stiftung über Landreform und Gemeinschaftsgrundbesitz, Community Ownership genannt, kundig, als eine mögliche Perspektive. And they arrived here with a whole idea of community ownership. Die Stiftung setzte sich mit dem Highland Council, der Regionalverwaltung und dem Schottischen Naturschutzbund in Verbindung und man schloss sich zusammen. Die Insel Egg sollte für mindestens 2 Millionen Pfund an den Meistbietenden verkauft werden. Almost everybody voted in favor of a buyout to go for it. An einem bestimmten Punkt sagten wir, okay, das versuchen wir. Und wir legten los. Das junge Internet kam uns zugute. Das Highland Council unterstützte uns enorm und wir sammelten überall Geld. Aber es reichte natürlich nicht. Bis uns irgendwann völlig unerwartet eine anonyme Unterstützerin 1 Million Pfund schenkte, ohne Bedingungen daran zu knüpfen. Wir boten mit und erhielten den Zuschlag. Das war am 16. Juni 1997, den wir jedes Jahr als unseren Unabhängigkeitstag feiern. That's Independence Day, which we celebrate in great style every year since. Der Verkauf an die damals 68 Insulaner ging durch die internationale Presse und wurde wie ein David gegen Goliath-Sieg gefeiert. Von dem gesammelten Geld blieb noch etwas übrig. Und die basisdemokratisch organisierte Einwohnerverwaltung ging sofort daran, 10 Jahrespläne für die Insel aufzustellen. Schutz und Pflege der Landschaft, Wohnraum und Energie wurden als Prioritäten deklariert und man begab sich sofort ans Werk. Zu lange hatten die verschiedenen Lairds die Insel nur ausgebeutet und verkommen lassen. Selbstverständlich ist Egg auch heute kein unabhängiges politisches Gebilde. Es gehört zum Highland und damit zu Schottland, zu Großbritannien und der EU. Aber wie funktioniert die eigenständige Verwaltung der Freien Volksrepublik? The Residents Association consists of every adult member of the community. Die Einwohnerversammlung besteht aus allen, die auf der Insel leben. Jeder Einzelne hat eine Stimme. 4 Direktoren werden von ihr für jeweils eine Periode von 4 Jahren gewählt. Alles ist ehrenamtlich. Es gibt nur eine bezahlte Stelle und das ist meine. Ich halte die Geschäfte am Laufen. Das Direktorium trifft sich alle 3 Wochen. Darüber hinaus werden die 4 von einem Board kontrolliert, in dem noch ein Vertreter des Highland Council sitzt, ein Vertreter des Naturschutzbundes und ein Unabhängiger. Das funktioniert super. Jedes Jahr wird ein Direktor neu gewählt und einer tritt ab. It's a system that works well. So each year one director is dropping off and a new one's elected. Alle Inseln der äußeren wie der inneren Hebriden haben in den letzten Jahrzehnten einen Einwohnerrückgang zu verzeichnen. Fehlend Arbeitsplätze, weiterführende Schulen nur auf dem Festland und ein raues Klima sind Gründe dafür. Ist auch Egg bedroht? No. As you said earlier, we've got an awful lot of young people coming back to live here. Nicht wirklich. Bei uns haben sich in den letzten 2 Jahren viele junge Familien niedergelassen. Es ist schwer zu erklären, warum die so leidenschaftlich für Egg eintreten. Sie stecken eine Menge Energie hinein, damit Egg ein ganz besonderer Ort bleibt. They'll put every energy into keeping it a special place. So wie Katrin. Die 31-Jährige aus Rheinland-Pfalz kam vor 8 Jahren nach Egg, um als angehende Lehrerin ihr Englisch aufzupolieren. Sie kehrte nicht nach Deutschland zurück. Was war für sie die Attraktion, sich am nassen Ende Europas eine Existenz aufzubauen? Es ist halt hier ein richtig starker Gemeinschaftssinn. Es ist wie eine große Familie und ich denke, das ist schon einzigartig. Und man hat hier halt den Freiraum, genau das zu tun und zu verwirklichen, was man tun will. Also man findet so seine Nische und die Landschaft ist einzigartig und dieses Gesellige wird schon groß geschrieben hier. Ich habe eine Catering und Bäckerei aufgezogen mit einer Freundin. Und wir haben halt ein neues Brotrezept ausprobiert und es war total lecker. Und ich kann eh das Brot hier überhaupt nicht leiden. Es geht überhaupt gar nicht. Also ich habe schon immer mein eigenes Brot gebacken. Und dann haben wir gesagt, wir backen jetzt mal was und verkaufen das im Laden. Und so ging das dann los. Und dann haben wir halt noch angefangen, kleine Kuchen und Croissants und auch mal Teigtaschen und Quiches und sowas zu machen. Und dann kamen Anfragen vom Hostel, ob wir Lust haben, da das Catering zu übernehmen, wenn Gruppen kommen. Egg hat gern Besucher, will aber kein Touristenmagnet sein. Man kann hier zelten oder in Jurten und kleinen Holzhäusern übernachten. Es gibt ein paar Bed-and-Breakfast-Pensionen und das Hostel. Was es nicht gibt, sind Hotels und private Ferienhäuser, die wie auf dem Festland drei Viertel des Jahres leer stehen. Katrin hat nun vor zu bauen. Auch dabei erwartet sie eine Egg-Spezialität. Es ist so, dass es ein ganz tolles System gibt. Das ist, glaube ich, auch einzigartig für Egg, mit der Shared Equity für Leute mit wenig Einkommen, weil man einfach umgehen will, dass hier halt irgendwelche Leute kommen, die Land kaufen und dann nur Geld draus machen und eigentlich nichts zur Gemeinschaft beitragen. Und das mit der Shared Equity, also dass man das Land bebauen darf und auch bestellen darf. Also man hat dann seinen Quarter Acre, das sind um die 1000 Quadratmeter, und kann dann da ein Haus drauf bauen, muss aber alles mit Genehmigung und allem laufen. Und angenommen, man möchte das Haus verkaufen, also zum Beispiel mein Haus wäre 100.000 wert oder so und das Stück Land wäre 80.000 wert, dann würde das beim Verkauf geteilt werden. Also wären die 180.000, die dann eingenommen werden würden, würde zur Hälfte an mich und zur Hälfte an den Trust gehen. Also einfach, um zu vermeiden, dass jemand dann irgendwie ein Riesenvermögen damit scheffelt. Ich muss ja fürs Land überhaupt nichts zahlen. Ja, da kann man eigentlich nicht meckern. Also ist auf jeden Fall alles fair. Hilda Ibrahim, die Direktorin der Grundschulen auf Egg mit seinen 6 Kindern und der auf der Nachbarinsel Mack mit genauso vielen Kindern, stammt aus Südengland, hat aber genau wie die anderen Insulaner ihr hübsches Fertighaus gemäß den auf Egg geltenden Regeln bereits bezogen. Gibt es auch Armut im windigen Paradies? Frage ich die Lehrerin. There is poverty here because I think probably. Ja, es gibt hier Armut. Jeder hat ja mehr als einen Job, außer dem Arzt und mir. Was es jedoch nicht gibt, ist Elend. Einige wenige Insulaner verfügen nur über ein sehr geringes Einkommen. Aber unser Lebensstil ist auch sehr anders als auf dem Festland. Man kann hier von sehr viel weniger leben. Das wäre auf dem Festland eine echte Herausforderung. Whereas on the mainland, you know, it might be more of a challenge. Die meisten Eggier sind mit ihren kleinen Parzellen Selbstversorger und im kleinen Laden ist das Angebot zwar gut, lädt aber nicht unbedingt zu Spontankäufen und wildem Konsum ein. Auch mit wenig ist es offenbar auf Egg einfacher zu leben als anderswo. Gibt es denn, frage ich Hilda, im Leben hier auf Egg keinen Haken? The hitch is, as you get towards the end of a winter. Doch, der Haken ist, den Winter zu überstehen. Du willst bloß noch überleben. Im Februar sitze ich hier und denke, bist du verrückt geworden, hier zu leben? Warum habe ich mir dieses Haus hier gekauft? Dann aber kommt das gute Wetter. Wir nennen es die diamantenen Tage. Alles glitzert und funkelt und man vergisst den harten Winter. Alle, die hier leben, finden es ja wundervoll. Und ich fühle, es ist ein Privileg, dass ich hier sein darf, trotz des Winds und Regens. Und die sind noch für etwas ganz Wichtiges gut. Good morning. Good morning. Nice to see you, John. Thank you. This is the control building. Guten Morgen. Wir sind hier im Kontrollgebäude. Man kann die Instrumente brummen hören. Wir produzieren hier den gesamten Strom, den wir für die Insel brauchen, und benutzen dafür 3 grüne Ressourcen, um Energie zu erzeugen. Hydro, Solar und Windräder. Solar panels and wind machines. John Booth war früher Chemiker in Oxford. Nach seiner Pensionierung sind er und seine Frau vor über 10 Jahren nach Egg gezogen, wo sie seitdem das älteste Haus der Insel in Eigenregie liebevoll restaurieren. John ist 72 und baute mit anderen Insulanern vor Jahren die Egg Electric auf, ein bis heute einmaliges Konzept erneuerbarer Energie, das diese 3 nachhaltigen Energielieferer auf effiziente und kostenfreundliche Weise nutzt. 2008 ging Egg Electric ans Netz und hat seitdem mehrere internationale Umweltauszeichnungen erhalten. We allow people to take In houses, a maximum of 5 kilowatts. Jeder kann nur 5 kW auf einmal nutzen. Wenn jemand mehr benutzt, wird er automatisch vom Netz genommen und muss wieder angeschlossen werden. Diese obere Grenze stellt kein Problem dar. Man muss nur darauf achten, dass man die Waschmaschine, die Spülmaschine und den Staubsauger nicht gleichzeitig benutzt, sondern nacheinander. Das macht die Leute vorsichtiger und es verteilt den Verbrauch besser auf den Tag. Auch lassen die Leute nicht mehr ihre Computer und Fernseher auf Standby. Das reduziert den Verbrauch. Und das hilft sehr, das System effektiv zu operieren. Die Musikerin Jenny Hill ist auch erst vor kurzem von Edinburgh hierher gezogen. Sie ist Mitte 20 und spielt Kontrabass. Sie und ihr Freund Damien, Komponist und ursprünglich von hier, haben die Band Matter gegründet und sich neben ihrem Fachwerkhaus ein Studio gebaut, in dem sie und Gastmusiker Platten produzieren. Ein Konzept, das aufzugehen scheint. Es hat mit den Vibes hier zu tun. Wir haben hier eine sehr junge Bevölkerung, zwischen 20 und 30. Das macht vieles einfacher, wenn man so abgelegen lebt. Hier kann man so viel Spaß haben. Im Sommer haben wir immer Barbecues am Strand und die vielen Partys und Kayleys. Hier gibt es eine unglaublich gute Szene. Viele Bands kommen zu Besuch und zu unseren Festivals. Auf Egg kann man sich einfach nicht langweilen. Visiting bands and all sorts of things, festivals going on. So you're never bored on Egg. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.